6. Oktober 1998. Donnerstag. Ja. Der hat in Frankfurt geschafft. Ja. Immer bei dem Zirkuskalendar und das ist so, war so Wirtschaft. Also das hat mir, und in Frankfurt gab es auch die Meiergustel. In Frankfurt gab es genau, da gab es die Meiergustel. Und weil mir die Wirtschaft hatte, und Willi, der war da so bekannt, hey, und der Manga Heine, der Spitzbau, das war so ein Uzwuchel, in der Singstunde hat es gehasen, bald kommen die Meiergustel. Und dann hat er gesagt, was, dann nenne mich die Meiergustel. Dann hat er sich ja einmal Schnupftabak gekauft, weißt du? Der Meiergustel hat immer so einen weißen Schnupftabak in Frankfurt, der Wirt, gell? Hat er sich auch so einen Schnupftabak gekauft und wann er gekommen ist, er muss auch nicht schnuppen. Und so war das der Meiergustel. Da kommt der Name her. Da kommt der Name her. Und jedes klar Kind hat uns gekannt durch die Meiergustel. Ja. Nur. Genau, es hat er immer gehasen, wo gehen wir dann hin? Wir gehen in die bei die Meiergustel. Nur er und mich, wir waren die Meiergustel. Den sind Leute nicht. Der waren ja auch bei uns nicht. Und viele Jahre, das wird nicht Meiergustel genannt. Heute noch, der fähige Schwalde, weil der gekegelt hat. Wir gehen bei die Meiergustel. Nur die, ich war nur die Meiergustel. So, und wann habt ihr euch kennengelernt? Wann habt ihr geheiratet? Wann haben wir da geheiratet? 31. Ja, 31 geheiratet. Und ich war ja nur jünger wie ich. Ja? Er war 6 geboren, ich 5. Ja. Der ist ja schon in der Schule gekannt, ne? Wir waren auch in die Schule gegangen. Ich, weil die es war immer von 1. Juli oder von 1. Oktober, bis 1. Oktober, ja. Wir waren immer 2 Jahrgänge in einer Klasse. War später immer noch, bei mir noch. Ich glaube, heute ist es auch noch, von Juni auf Juli. Ja, von Juli bis Juli. Also wir waren von Oktober. Oktober bis Oktober. Und wir waren in Hafen von Oktober, von Spätgeborenen. Auch unheimlich viel. Der Willi, der Willi, und der Walder und das Mädchen. Und der Herr noch einen, Rudolf. Rudi. Rudi. Der war mir 2 Jahre, glaube ich. Der war vom Bauer. Er hat die Koi oben, der hat hier auf dem dunklen Bauer gesessen, ins Mehl gefahren, die Vier, gestanden. Yeah. Und der Koi, der schaute da und zeigte da an und wollte da, weiß viel gemacht hat, noch am Grünen, gell? Und dann fällt der Bauer runter und fällt auf den Hirnkopf. Das war sein Tod. Vor 2 Jahren. Wo haben die gewohnt? In der Ecke, beim Busse Otto. Da hat er, der hat ja, Busse Otto war doch gar nicht von Ansbach, oder? Der Otto, ha? Dem seine Frau war von Ansbach. Da hinten in der Schule, wo die Schule ist, oder was? In der Ecke da drin. Das Ahlehaus. Das Ahlehaus war getrennt und waren 2 Familien. Ja. So was gab's nicht mehr. Und mein Schwierleute, also der Kätzis Peter schon, der Vater vom Heinrich. Hat man den auch schon Kätzis genannt? Ja. So. Das waren das Kätzis. Die haben auf der Seite gewohnt, ohne die Grundstück. Ja. Die Küche war eins. Ja. Sie waren auf der Seite halten, die Küche auf der Seite halten, die anderen Küche. Ja. Die waren auch nicht, sie leben da auch nicht. Bis die Jungen hinkommen, bis meine Schwiegermutter da hinkommen und das Mädchen, bis das da hinkommt. Das hat den, wie hat das da geholt, von dem Christ, von dem Aale dort, der Baum. Ich weiß jetzt nicht mehr, das war. Und die 2 Jungen haben sich nicht mehr verstanden. Und da hat mein Schwiegervater schon, neben hat er so ein Hit gebaut, und das war erst die Werkstatt von ihm, weil er Schuster war. Und das hat er als Kirch eingerichtet, und dann hat er dort hingehaust. Und wie hat der gehasen, dein Schwiegervater? Das war der Heinrich. Heinrich Henrizi 8. Nein, nicht 8. 9. 9. Aha. So. Das wusste ich auch nicht, wo die gewohnt habe. Also da, wo der Otto wusste, ne? Otto wusste. Und dem seine Frau war, das Liesje. Das Liesje. Ist die nicht, lebt die nicht noch? Ach, nein. Nicht? War die vor dem Otto gestorben? Ach, der ist ja schon lang, da war mir noch die Wirtschaft, hey. Da ist oder hat er noch einmal geheiratet? Wir haben die Wirtschaft genommen, glaube ich, 35 oder 36 haben wir die Wirtschaft genommen. Ja. Der Otto war Jahrgang 11, das weiß ich noch. Der Otto, der ist ja hier gestorben. Der ist ja vor ein, zwei Jahre erst gestorben. Noch kein Jule. Jeden Samstag moin. Moins, als erstes kam ich noch immer bei einem Otto. Und dann hat er dann so ein Hingel gefeuert. Und hat er, der hat er dann immer geschwätzt mit uns. Der ist am auf das Tuch gekommen, ach, kannst du glauben. Oh, war der, immer. Kalle immer. Wenn der dann gesiegt hat, einmal Gott, Lina, ja, einmal Lina, ja, einmal. Der ist immer, der war ein bisschen. Ja, also letztes war er ein bisschen durch. Oh. Der hat mir wohl, ich glaube, am 90. Geburtstag, wir haben auch immer durch die Ecke, wo wir ja bekannt sind. Mm-hmm. Und er hat mir gratuliert, so ist das Anneige, ist ja vernünftig. Und dann kam er. Einmal Gott, Lina, einmal Lina, jetzt will ich dir aber doch gratulieren, einmal Lina. War der alles, dass er ging, der hat es mit der auch so ähnlich. Wer war es, Anneige? Das ist dem seine Frau, das wusste Anneige. Da habe ich doch eben gesagt, lebt die noch. Oder von wem haben wir geschwätzt? Wen hast du gemahnt? Die Schwiegermutter. Na, die, das nicht. Aber ich meine, dem Otto sei Frau. Der lebt noch. Die lebt noch. Siehst du? Der war von Hause. Ja, so. Von der Hildegard von Weigand. Ja. Ist das eine Schwester von der Hildegard? Siehst du, das wollte ich doch sagen, der lebt doch noch. Der Anna lebt noch. Genau. Aber der wird aber auch, seitdem der Otto, ist er auch nicht mehr so. Ich habe die auch nie gesehen. Otto ist immer draußen rumgemacht, der hat auch mit seinen Hinkel immer, immer Zucht gehalten. Und der hat auch immer so klar, hey, Hinneli, wo der da auch immer, wo der verkauft hat. Ach, der hat alles Mögliche, da sind nur Hinkel rumgelaufen. Siehst du, da warst früher, wo er das alles, da konnte zwei Familien wohnen, auf einmal war alles so klar. Noch hat der Margaret das gekauft. Mein Schwiegervater, wenn wir die Wirtschaft gekauft haben, musste mein Schwiegervater das begaben, was man so was der da gekriegt hat dafür. Nicht viel, ne? Der hat da die Hälfte Haus, die Hälfte Scheuer, und hier hat er so ein kleines Kärtchen, also so groß wie der Kirche, kann man sagen. Ja. Mir war da nicht 2700 Mark. Aje, das ist ja arm. Hey, arm. Ach, Kerle. Wo ist der dann? Ist der dann mit euch dann runtergezogen, oder was? Ja, der hat die Hälfte Haus. Wir haben gerufen, dass das... Und die Wirtschaft, Dass die Wirtschaft oder das Zeithaus gerufen wir für 12.000 Mark. Ah, ja. Da mussten wir 6.000 haben wir und der hat 6. Und die sind da auch mit reingezogen. Ja. Und ihr auch, oder? Wir da. Ja, ihr habt ja später hier gebaut. Aber warte mal, wir machen so mal drei nach. Und wann habt ihr... Ich hab's... Frag, wann ihr geheiratet habt. 31 habt ihr geheiratet, gell? 31 haben wir geheiratet. Und wann habt ihr die Wirtschaft dann gekauft? 35. 35 schon, ja. Ja, und der Willi, wie kam der jetzt da drauf? Wirtschaft? Hat der Willi auch in Frankfurt in der Gastronomie gearbeitet, oder? Ja, genau. Der ist nur, weil mein Schwierig wohnt auch mit dem verlorenen Sohn, der hat da vorne gewohnt. Der verlorene, ja. Und der wohnt auch unheimlich. So. Und der Hund, der konnte nicht mehr leben, der konnte sich nicht mehr vertrauen. Ja. Und da war der Krebs, hey, bei dem Bahnhof, der hat es doch gekannt, der Krebs. Da habe ich nicht, hat er sich Schmidt geschrieben, oder? Nein, Krebs. Das war ja der Schmidt, war auch nicht, die haben die Wirtschaft gemietet. Ja, ich habe gedacht, der hätte die vor euch gehabt. Nein. Nicht? Und der hat Lied gestanden. Ja. Der war Lied. Der Schmidt war, das war der Hermann, der war noch Lübeck gezogen. Genau, der hatte ja nicht lange. He? Weiß ich nicht. Und da hat der Krebs, hey, der hat mir die Frau Zeitz, der hat noch gelebt. Ja. Und da hat er mit meinem Schwiegervater geschwätzt. Ei, Kerle, ihr kennt doch, da kauf doch der Wirtschaft. Wer war denn der Krebs? Das war der Bahnvorsteher, der. Ach so, der war Bahnvorsteher. Ja, das war der Bahnvorsteher. Ja, ja. Die Krebs Emmy und das Eibe Zwillige. Jetzt weiß ich, ja, richtig. Der Emmy lebt ja heute noch. Er ist ja in Wiesbaden. Nein, in Friedberg. Im Altersamt ist auch eine Bau abhängig, auf das Ohr. Ja. Und der hat so lange um meinem Schwiegervater geschwätzt. Ja. Da hat mein Schwiegervater mit dem Willi geschwätzt und gesagt, wenn ihr mitmachen geht, denn bei uns war ich auch mit im Haus. Mein Vater wollte mich immer verkuppeln ohne einen Bauer. Der hätte gern. Mein Vater war ein bisschen stolz auf Ecken und Wiese, Badweswur. Und ich hatte kein Interesse daran. Und da wollte er mich verkuppeln mit dem Bauer. Und unser Wilhelm hat mit meinem Vater in der Arne da gestanden. Also kurz ihm. Und unser Emil wollte Bauer. Der, weißt du, der, das kann ich immer, ja, der hatte, das immer, das war dem so klar, der, der wollte bauen. Mhm. Und da hat es geheißen, gut, wir machen unser Haus auseinander. Und da wollen wir, ich war nicht, sei nicht mitgegangen, Mann, der E-Billy ist mitgegangen. Nur der Willi gesagt, Frau, für 5000 Mark nimm ich. Unser Haus musste ja kommen, so abgerissen werden, das musste ja, weil hier kein Keller und nichts sei, das musste ja alles gemacht werden. Aber was jetzt so niedrig, du bist auch nicht drin. Die, du war der Kopf, so, wie du weg gewesen, mhm. Hey, so niedrig. Also hat ihm der Willi gesagt, 5000 Mark muss ich geben, der war arbeitslos. Er hat mir große Neumarken 10 Pfennig, hey. Da war unser Elgabe 4 Jahre alt. Hey. Also kurz ihm, der Willi, der ist, wo er zur Sommer kommt, nur zu Hause gehaut. Sagt er, also 5000 Mark will ich geben. Aber mir konnte mir nicht, wir mussten das ja alle lehnen. Hey. Wir hatten ja kein Pfennig Geld. Da hat mein Vater gesagt, na, der Willi hat gesagt, ach, neu könnte sie aber geben, 9000. Dann hat Emil gesagt, na, der könnte 9,5 geben. Dann hat mein Vater gesagt, ach na, greift nicht so hoch, aber so 7000 könnte sie geben. Dann hat Willi gesagt, es tut mir leid, dass ich so einen reichen Schwiegervater habe mit Söhnen, mir ich leiste Verzicht. Das kennen wir nicht. Dann hat Emil gesagt, gut, dann mach nämlich, jetzt will ich dir mal etwas sagen. Du hat sie Emil genommen. Also gut. Was der, für wie viel? Dann hat mein Vater gesagt, wer das Haus nimmt, das soll noch dem gesagt, wo mir abgelehnt hat, wer das Haus nimmt, ich hab dem Dachdecker Wilhelm, das war der Wuchse Wilhelm, der unten im Hof Dachdecker, dem habe ich 700 Mark geliehen. Da habe ich mal ein Rind verkauft, dem habe ich den 700 Mark geliehen. Der kriegt das Geld, der kann das Dach machen, der Bier. Der kriegt das Geld. Ja. Dann hat mein Vater, meine Mama war ja gestorben, hat mein Vater noch einmal die Lehne geholt, da, gell? Und die Lehne hat 1600 Mark mitgebracht, das war früher Geld. Gut, die Frau hat 1600 Mark, der kriegt auch das Geld, wie er das Haus nimmt. Vormal. Also, da war unser Wilhelm aber auch schon ein bisschen hier, hat es ihm gedämmert. Also, da haben wir 1000 Mark geredet, ich habe 1000 Mark geredet, der Wilhelm hat 1000 Mark geredet und unsere Johanna ist enterbt worden. Warum das? Hat mein Vater gesagt, der hier 1000 Mark, die behalte ich, wenn ich einmal krank werde. Dann kann ich mir Arznei kaufen dafür. Früher haben auch die Leute nicht geklebt. Ja, ja. Ja, ja. Und ja, Gott, Ende gekriegt. Also, jetzt hat uns den Emil 1600 Mark. Lustig, und 700 ist, Mark. Und er ist 700 Mark. Vom Dachdecker. Und noch die 1000 Mark praktisch auch noch. Ah, noch, ist auch noch, ja. Abgegangen. Ja. Und da hat er das Haus geschenkt gekriegt. Ja, ja. Der hat das geschenkt. Ja. Da kannst du aber. Und da ist unser Wilhelm aber auch immer, und die Emma, also war ein Piper, die Piper war ja ein bisschen heller. Mhm. Und da hat er sich gewendet und hat sich bei mich gestellt. Mhm. Hat sich bei mich gestellt. Und dadurch sind wir in der Bahnhofswirtschaft gekommen. Der Willi wollte nicht. Mhm. Der hat gesagt, Frau, ich will dir eins sagen. Es ist meine Mutter. Sind meine Eltern, es ist meine Mutter. Und du kämst dahin als Schwiegertochter. Mhm. Glaub nur nicht, dass das gut ist. Nun, ich gesagt, Willi, ich komme mir deine Leute zurecht, weil die wohnen euch mit mir, weil ich immer mit denen auf das Feld gegangen sei. Ich sei in die Fabrik gegangen und nachdem sei ich immer mit denen aufs Feld gegangen. Na, also, ich habe denen geholfen und war den Werkstatt. Wir haben uns vertraut. Bis wir da unten gekommen. Da hat er sich gewendet. Da war, wir waren auch da unten. Ehrlich, das sehe ich heute noch. Da haben wir zum Zweiten in der Küche gestanden, meine Schwiegermutter und ich. Und hat sie gesagt, ja, jetzt sind wir hier unten, jetzt haben wir das Geschäft, je zur Hälfte, aber wir müssen ja jetzt erst einmal für unsere Emilie sorgen. Das hat noch nichts gereicht. Schwierig. Ja. Denn das Haus, was er in der Ecke verkauft hat, musste mein Schwiegervater ja für 3000 Mark musste mir ja oben zahlen, aus Haus. Wir und unsere Ecke und Wiese verkauft, von ihm die Ecke und von mir, da kriegen wir 3000 Mark zur Summe. Dann geht es noch 3000 Mark, musste mir ihnen noch bezahlen. Gell? Also, krieg von der Ecke und Wiese, krieg ist ja nichts. Hey. Und wir wollen das noch, naja, also, hat sie gesagt, Der hat bis jetzt noch nichts gekriegt. Früher haben die Mädchen auch Steuern gekriegt. Da wurde er gespart. Alles aus der Wirtschaft. Aus der Wirtschaft, ehrlich, offen gesagt, ich sage dir nur, der hat ihr Haus gebaut gekriegt. Von uns. Von eurem Geld. Von eurem Verdienst. Von unserem Verdienst. Eurem Verdienst, ja. Mir sage ich, ich sei ihn gezogen in das Haus, in die Wirtschaft. Ohne Pfennig, ohne Geld. Ich habe gesagt, ich sehe ja aus, ach, ohne Pfennig. Ich habe nichts gekriegt. Ich habe 24 Jahre geschafft. Tag und Nacht. Hier. Ich war beliebt in der Wirtschaft. Hier. Aber kein Pfennig gekriegt. Wir haben nur Essen und Trinken. Und das Mädchen hat 15 Jahre bei uns gewohnt. Im Sonst. Hat bei uns am Tisch gegessen, im Sonst. Die Kinder seien ernährt worden, die Doris und die Christel. Die seien im Sonst. Mein Kind war lungenkrank geworden. Der musste nach Wintergassen in 14 Jahren. War schlimm droh. Die Kinder waren gesund. Mein Kind ist beim Metzger gegangen bei Alfred, hat Plunschig gekauft. Plunsch, ja. Ich habe mich geegelt dafür. Sie hat, ich kann sie essen, sie hat gegessen, aber sie musste Vierteljahr nach Wintergassen. Ja, seid ihr 35, seid ihr auch gleich da neu gezogen, die Wirtschaft. Und habt sie da. Gleich neu gezogen. Und habt sie da eröffnet, ja. Ich weiß nicht, ist. Nichts mehr gemacht, man war ein Fels abgeworfen. Und was war der Willi eigentlich von Beruf? Was hat er? Der hat Buchdrucker, Setzer. Ja, Setzer. Handsetzer. Hat er gelernt. Und hat er auch in Frankfurt auch? Der hat auch. Ja, aus der hat in Homburg gelernt. Ja. In Homburg war der auch eine Druckerei. Ich weiß nicht, wer der gehabt hat. Ja. Da hat er gelernt. Wer ausgelernt hat, ist er nach Frankfurt. Dann war er da in der Druckerei bei dem Stümmel. Dann war er gelangt. Und von da ist er noch her nach Usingen gegangen. Da war er auch noch 40 Jahre. Ja? Ja, ja. Na ja, was heißt, der war lang. Beim Wachner oder wo? Beim Wachner. Der war ja. Ja, hat er nicht. Hat er, während er die Wirtschaft hat, hat er trotzdem noch geschafft. Wohl. Also der hat. Das habt ihr. Nur? Das hat er nur nebenher abends gemacht praktisch. Also du warst. Du hast praktisch die Wirtschaft gemacht. Na, wir haben das immer gemacht. Ja, aber der Willi muss das über auch noch schaffen. Ja, ja, der hat noch geschafft, weil dem seine Mutter tut worden. Ja. Und was hat er noch geschafft? Er hat noch geschafft, er hat einmal so einen neuen Unfall, der Willi. Da hat er dreimal das Bein gebrochen. Da hat er ja lang und da hat, das muss ich dem Wachner anerkennen. Ein anderer hat er nicht mehr genommen. Und der hat ihn behalten. Der kriegt aber auch den schlechtesten Stundenlohn. Wenn Lohnerhöhung war, kriegt er keine Erhöhung. Weil er konnte ja, sein Mann nicht stellen. Ja, ja. Weil ja, wie in er hat ihn ja nur aus Mitleid behalten. Das muss ich dem heute noch auch erkennen. Ja, dann hat dein Schwiegervater auch da mitgeholfen in der Wirtschaft, oder? Ja, die haben mir zusammen. Ja, also. Die haben mir zusammen. Geht zur Hälfte. Ja, ja. Also haben die auch in der Wirtschaft mitgeschafft, ja? Ja, die haben da mitgeschafft. Aber ja. So in der Wirtsstube warst du doch hauptsächlich, gell? Ich habe über alles. Ich habe das. Die Küche auch. Alles. Meine Schwiegermutter waren viele in der Küche. Aber meine Schwiegermutter, der hat ihr Last, der hat nur spekuliert, aber ich nicht mit Männern passiert. Also misstrauisch. Und wie lange habt ihr sie gehabt, die Wirtschaft, bis? Wir hatten da bis 59 haben doch, wir bis 59? Haben wir verkauft. Und von an wen habt ihr sie dann damals verkauft? Assmann, glaube ich. Assmann, ja. Zwei Jahre hatte er sie. Ehrlich, mir hatte die Wirtschaft, wie meine Schwiegermutter gestorben ist, du hast mein Schwiegervater sein Dahl abgeben. Ja. Und meine Schwiegermutter, ihr Dahl, das war je zu Viertel das Haus, euer Dahl. Schwiegermutter, Schwiegervater hatte acht. Jeder Viertel und ihr jeder. Und die Schwiegermutterviertel, das habe ich ungeschrieben gekriegt. Ja. Da hatte ich die Hälfte, nur hat mein Schwiegervater gesagt, also ich drehte acht ab und nur der Willi, dann hatte mir noch hier das Haus. Gell. Natürlich musste mir noch hier noch etwas rausbezahlen. Natürlich hatte Willi auch so Erbe. Dort weil auch die anderen. Gell. Wenn 3000 Mark ausbezahlt müsste werden, und der Geruch jedes 1000 Mark. Also, das war das Erbe von seiner Seite. Von seiner Seite, von seinen Brüdern. Ja, aber die haben ihr Haus gebaut, nicht von uns. Ehrlich. Aber du kannst nichts sagen. No. Ich sage auch nichts. Ich sage auch nichts. Jetzt frei. Der Mensch ist Emil. Wir hatten gut Wirtschaft. Und der Appleboy, der hat damals 35 Pfennig gekostet. So, ja, also wenn einer kam und hatte ein Glas Appleboy bestellt, 35 Pfennig. So ungefähr. Ja. 35 oder war es 36 war. Und der Metzisch Emil wurde ein bisschen neidisch, wenn wir die Kegelbahn gebaut haben. Ach, die habt ihr erst gebaut? Die haben wir erst gebaut. So. Durch den Nille Heune, der hat uns so mitgeholfen. Haben wir die Kegelbahn gebaut und da kriegen wir ja jetzt Wirtschaft, hey, durch die so viele Clubs. Hey. Mhm. Und da hat uns der Mann Metzisch Emil hat uns das Finanzamt geschickt. Und wir hatten von seit Anfang an noch nichts mehr im Finanzamt zu tun gehabt. Mhm. Und da ist einmal ein Mann gekommen. Die Helga war da schon bei den Stiegler auf dem Büro. Und da war er ja schon in dem Fach drin. Mhm. Nicht? Und da hat er mit dem Mann, ich glaube, der war da auch schon verheiratet. Das ist da schon zu Wort. Und dann hat er mit dem Mann, mit dem Finanzbeamten, die Buchführung gemacht. Und dann war der Abend auch da. Dann hat er gesagt, ehrlich, bitte, mach keine Worte. Nein. Und dann hat er gesagt, Frau Angelt, ja, die war schon verheiratet. Frau Angelt, ich will Ihnen etwas sagen. Dass die Jahre bis zur Kegelbahn, die streichen wir, die dürfen wir nicht rechnen. So, sonst kommen sie heute schon um Haus und Hof. So steht's bei ihnen. Dort mein Schwiegervater hat immer die Buchführung, der hat ja auch gemacht. Willi hat es gesagt, mein Vater macht es richtig. Ich war ja fremd. Und hat er alles schmuck gemacht. Der hat schon seit 3000 Mark bezahlt auf das Haus, wenn wir noch wenig bezahlt haben. Da hat er mal über mich gesagt, jetzt helfe ich euch auch. Wir hatten uns nicht geholfen. Hey, wo ist das Geld hingekommen? Der Willi hat, der war ruhig, ich konnte ja nichts sagen. Der war ja, der hat mich gefressen. Ich hatte es ja nicht schön bei meinem Mann. Hey. Der war nicht gut mit mir. Der hat Stunden, wo er gut war, ja, aber nichts. Das ist auch ein Nerv für sich. Egal. Aber also es war hart Zeit für dich, ja? Die sind bei mir verkauft, wo ich musste mal ins Krankenhaus. Ja. Und der Heini hat keinen Spaß auf Wirtschaft. Ja. Der hat gesagt, der hat ja die Krankenkasse geschafft. Ja. Der war ja also auch schon höher bei eine Gutstelle. Es war ein sehr beliebter Mann. Ganze Bangert, die waren alle irgendwie. Der hat's auf sich, das hat er ein Mann, wer beherrscht ist, hat er das genannt. Und da hat der Heini gesagt: Also, Frau, wenn ich aus dem Krankenhaus komme, Frau, ich habe keinen Spaß auf Wirtschaft. Ich verdiene mein Geld nicht mehr im Schäppchen. Nee. Und da hat er viel und wollte bauen, der Heini. Der wollte raus. Und ich gesagt, Heini, ich schließe mich dir an. Ich habe auch keinen Spaß mehr. Ich habe genug geschafft hier. Ich habe hier nur geschafft. Sag, du warst ja nur die Putzmaat hier und die Maat. Sonst warst du ja nichts oder Heini gesagt. Der war ja euch auf meiner Seite. Und die Helga hat ja auch keinen Spaß, weil der da mal in den Windekasten war. Der muss sich ja halten. Also kurz eben, du musst verkauft. Wir haben es für 10, aber 12.000 Mark gekauft. 12.000 haben wir schon gekauft, das war dumm. Also, das war viel Geld. Und du wirst verkauft für 72.000. Wir hatten das 24 Jahre. Ja. Eigentlich gedacht, das hätte nicht mehr wert sein können. Wir hatten mit der Kutte Rudolf und der Kutte der Lumpes. Der hat es dann immer ein bisschen, aber der gesagt, na ja, also so 70.000 wäre nicht, gell, in Arisch, jetzt waren 70.000. Und der Willi gesagt, Helga, wir haben nur dich gelassen. Ich gebe dir das Haus. Und da verkäufst es gut, hast es gut. Das liegt jetzt bei dir. Mhm. Also dann war der Asmann, der wollte so, und dann war der 72.000, der hat 2 Jahre, weißt du, was er gekriegt hat? Du hast ja verkauft, die 125.000. Ja, sag ja, das war für 72 ist eigentlich so wenig. Ach, 59, das war so wenig. Wir haben das Dach neu gemacht für 4.000 Mark. Guck mal, ihr habt die Kegelbahn gebaut. Ja, Kegelbahn. Ja, und wann habt ihr hier ohne gebaut? 59. Ach, 59. Wann ist denn der Willi gestorben? 76. 76. Mhm. Also ihr habt zusammen praktisch hier ohne das Haus gebaut, oder? Nein, nur auf die Helga. Die Helga hat es gebaut. Und ihr Helga seid dann. Neunig. Ja, Helga. Und wo habt ihr das Grundstück? Wo war das? Habt ihr da hier ohne noch was leer gehabt? Nein, das war bis. Das war so groß, wie wer das auch heute war, groß wie. Und er hatte Riegel aufs Wald. Also der, den hast du nicht gekannt, der war evakuiert von Frankfurt. Mhm. Wir gehen heute noch mit dem, seine Frau. Und der Hund noch hier bei uns einmal gewohnt. So von dem Riechelhofs Otto, der Vater oder was? Nein, nein, aber Verwandte. Verwandtschaft. Verwandte. Und der Hund, der hat er wiss. Mhm. Nur der wollte er herbauen. Und jetzt wollte, aber der Chef ist Emil, der hat vorne, weißt du, oder Brick hat er doch gebaut gehört. Ja, Chefner. Ja, ach, der Chef, ja. Ja, und ja. Der hat Walter gewohnt noch hier bei dem. Mhm. Und der hat gern der Wiss genommen und der Walter hat gesagt, Willi, ihr habt uns aufgenommen. Mhm. Ihr habt für uns gesagt, du kriegst die Wiss. Dann haben wir 6.000 Mark für den Wiss gegeben. Wow. War genug. Ja, viel Geld, du. Ja. Und dann wurde was nass Wiss. Ja. Und da haben wir 6.000 Mark gegeben und haben den 6.000 Mark den Bauplatz der Helga alles wieder geschenkt. Mhm. Alles wieder geschenkt. Mhm. Wir haben alles abgetan. Ehrlich. Ich habe nicht viel Geld in den Händen. Hey. Glaube ich. Hey. Wenn man das so hört, die ganzen Jahre, was geschafft und es ist nichts hängen geblieben. Nichts. Ich war 13 Juni Fabrik gegangen, das war alles. Und da musste ich noch das Geld meinem Vater geben. Hey. Das war nach der Schule oder was? Wie du aus der Schule kamst, bist du gleich in die Fabrik. Ja, ja, in welchen, wenn wir noch in die Wirtschaft hatten, dann sage ich aus der Fabrik da geblieben. Na ja, gut, und dann ist alles wieder in die Wirtschaft gesteckt worden. Und das Mehl geschaffen gegangen, das hat für sich. Alles für sich, alles für sich. Mhm. Aber es ist egal, es kommt heute. Nee. Heute habe ich. Ich habe mich nie mit meinen Schwierigkeiten gezänkt. Nie. Ich war auch nicht mit dem. Ich habe für den seine Kinder. Meine Schwiegermutter konnte auch mich nicht leiden. Der Gustav nicht viel weniger. Gustav konnte es auch nicht leiden. Meine Schwiegermutter hat den Gustav gehasst. Ach jo. Aber weil der aber sagt, doch, den hier Tochter geholt hat. Und der Hund hat den Kostbrüche gemacht. Das Mädchen hat auf den Gustav gehalten. Der kam doch von der Ems, gell? Ja. War der doch, der Gustav. Aber, und der Gustav und ich, wir haben es zusammen gehabt. Mhm. Und da hat man schwer mal den Zorn, weil der Gustav für mich. Ich habe aber auch für den Kind Gaures getan. Ja. Was ich den Kind gebe. Die Doris ist ja, lebt ja nicht mehr, gell? Ja. Die Doris war doch auch gestorben. Der ist ja schon über die YouTube. Ja, ja. Und jetzt hat die Christel, der hat auch Krebs und auch Zucker. Krebs hat die auch? Der hat die Brustschwere. Das ist doch eine Lage mit dem Stammverhalten. Ja, und jetzt hat der Zucker, jetzt ist er schon, der ist gestern gekommen, der war 3 Wochen in Nauern, ist er eingestellt worden für die Spritze. Ja, das ist aber interessant. Jetzt muss ich nur mal nach den Bildern, jetzt hat man die Ude. Also nur wenn du willst. Freilich, es interessiert mich ja selbst. Ja, wenn das ein Filmwert ist, dann komme ich auch mal wieder. Nein, nein. Ich habe da hinten mal mit Bleistift, da hatte ich eine Nummer drauf geschrieben. Sag mal, das sind doch die du kannst nicht auch noch auslegen. Hey, kennst du dich? Nein. No. Jetzt muss ich wieder sein. Ich muss erst hier drauf gehen. Ach, du hast da dein. Richtig. Ein Bild. Hier. Schön, das war ein Blut, ey. Jetzt, na, du siehst ja nicht. Das ist der Elias Christian. Der? Nein, nee, von der anderen Seite. Von der anderen Seite. Elias Christian, Elias Eugen sein Vater. Christian Eli. Ja. Und das andere Wort, Willem ist Koll. Koll? Ja, hat er sich geschrieben? Hat er sich. Becker, ne? Ich weiß. Willemines Koll. Wer hat denn der sich geschrieben? Ach, egal. Eichhund vielleicht dabei. Aber die Welle. Eichhund Smarty, gerne. No, das ich meine, die Willemines hätte sich doch. Weil doch Becker wäre doch die Willemines gewesen. Na, no, das ist. Das, ich weiß es jetzt nicht. Der Onne, das war der Millis Adolf. Millis Adolf? Das war der Kruse. Der. Und der andere ist der Mann. Wer ist Adolf Müller? Wo war der her? Wo hat der hergestammt? Er wurde Wicke Otto wohnen. Das war denn ihr Haus. Wicke Otto, ja. So. Das war vorne das erste Haus. Ach ja. Ja. In ganz Wisseberg. Ja. Ja. Ja. Das war der. Und das nächste ist der Mann Robert. Ach, das ist doch der. Der Marschall sein. Der Marschall, ne? Nee, Manke Robert. Robert. Ja, der da. Der. Das ist von. Manke Heine, der Vater, der Murschoni, von dem Eugen, der Vater. Robert Mank. Ja. Robert Mank, ja. Von wem, der Vater? Von Manke Heine und von Manke Eugen, von Manke Otto, Manke Willi. Ja. Von denen, der Vater. Manke Hedy. Ja, das sind ja, genau. Und Manke Anneige, der vom Deutsch Willi. Ja, der Herrn Habert Zeug. Und das andere, das ist der Wort von der Ober. Wer hat denn der sich vom Emmerich Otto, von dem seine Mutter der Vater ist? So. Wer hat er sich, Ernst, hat er sich, glaube ich, Ernst, hat er sich geschrieben. Der Otto schreibt sich Emmerich. Der schreibt sich Emmerich. Ja. Und die haben sich Ernst geschrieben, ja. Die haben sich Ernst geschrieben. Also ob er der mit dem Nomen, ob der Jahr geboren wäre, das weiß ich jetzt nicht. Also vom Emmerich Otto seiner Frau, der Vater, oder? Vom Emmerich Otto seine Mutter. Ach, von seiner Mutter. Von seiner Mutter. Ja, sonst von seiner Frau, aber da bin ich auch durcheinander. Das ist schon ein Glied. Ja. Das war die Lina, der hat den Emmerich geholt. So. Gib's jetzt raus. Jetzt, ja, jetzt ist klar. Gib's jetzt raus. Jetzt mache ich gerade dein Vortretung gesagt, da was. Im Furchtbar war ähnlich gesehen, ehrlich. So, das sollen sie. Das war vielleicht. Das war vielleicht der Blut. Da. Warum waren das gute Gäste? Ach, waren das Gäste von dir, oder? Stammtisch. Da war das noch nicht so. Da, die waren halt schon, aber der Robert, das war ein Spitzbauer. Ja. Das war ein Ortsvogel, weißt du? Ja. In der Fabrik war der. Ach so. Bei Matthew. Und die waren zusammen, die sind auch zusammengegangen, wahrscheinlich so, er hatte so Privatkontakt hier, Steckeschlafe, geht man heute sagen. Genau. So, der ist aus dem Spinngang. Dass er ist er in den Jurgang. Ja, das sieht man sogar noch. Guck mal, hier. Warte mal, da muss man eigentlich. Da steht was, 1937. Wo steht das denn? Auf dem Schild, was die da, hallo, lass mich mal gucken. Das ist 140 Jahre. Ansbach 1897 bis 1937. Ja. Hier. Der Jurgang. Also hier neben ist der Bücher. Hier neben steht die Schadroll. Da steht die Schadroll. Ja, aber die Musik gemacht, ja. Also das war ein Bild vom Jahr, von der Jahrgangsfeier. War das bei euch in der Wirtschaft? Jawohl, das war am Gotte. Ach so. Hier oben ist die Gretel und der Bauer Adolf. Das ist die Gretel und der Bauer Adolf. Die oben. Zwei hier oben. Ja. Die Gretel, was ist denn? Der Mann Ritzi in Lade da. Quatsch. Ich will es nur aufschreiben. Ja. Also das war eine Jahrgangsfeier bei euch im Gotte. Ja. Hey, oben das ist der Bauer Schermann, der hat mich im Ohr. Hey, neben. Hey, das ist der Pfarrer Schermann, das sei ich. Ach, das bist du. Und das ist die Gretel und Gretel Herrn Ritzi, hat die sie später geschrieben. Ja, und das die ist. Die hat den von dem Emil, den Emil hat die geheiratet, den Emil Herrn Ritzi. Der muss auch ein Dürf sein. Gretel Herrn Ritzi und wer ist das, Anna? Wer hat sie gesagt, wer das? Bausch Adolf. Bausch Adolf. Hier, das sei mit dem Schild. Das ist der Lembe Adolf. Der Lembe, nicht Adolf, Wilhelm. Der Lembe Wilhelm. Hey, das ist doch bei der Marianne. Und das sei, was ist denn das für eine Frau? Der Gärtner, gell? Ja, der Gärtner. Ja. Das muss eben so eine Frau sein, kenne ich jetzt nicht. Na, das, die Einzelne müssen wir auch nicht wissen. Der Mange Heinrich ist so drin und der Riegel aus Hanna. Ja, der Lorde Otto steht da. Warte mal, das muss man mal zeigen, wo der steht. Wo ist denn der Lorde Otto? Hier, das ist dem seine Frau, das Minaje. Ja. Und das ist der Lorde. Ja, jetzt sieht man es. Ja. Gelle. Und das ist die Schadroll hier neben. Das ist ja Schattel, ja. Ja, der hat Musik gemacht. Ja. Das heißt der Lembewille, Emil, hey. Ja. Der Gretelien Mann. Ach, das ist Emil, ja. Emil. Ja, ja. Was wird das jetzt mit der Gei? Das ist vor dem Peibige, vor dem Anhänge, also vor dem Peibisch Anhänge, ja. Der Wilhelm, hey, der, hey, der hat Gei gespielt, hey. So. Auf dem Bach hat er gewohnt. So. Das Ludwiges, wer hat denn der Gase? Ob der auch Emil oder Wilhelm oder wer gehasen, das weiß ich jetzt gar nicht. Das ist der Mann. Und das ist der Mann geheune, nicht der Mann geheune, der Mange Heinrich. Heinrich. Und der Rigelows Johanna. Die sind das. So. Mursch Willi, das ist der Mursch Willi und der Emma. Das ist die Emma und von das ist. Von dem Waldemur. Von dem Waldemur, der Vater. Ja. Ja. Gut, was sind da so viele Leute? Ich weiß nicht. Aber das ist der Jahrgang, ich muss gerade mal gucken, was hier drauf steht. Er hat aber nochmal einen Jahrgang, wo uns ein Wilhelm dabei war. Jahrgang 1897 ist das. Mhm. Kennt vielleicht noch so. Dann hatte man so schöne Bilder, die habe ich aber alle schon. Guck mal, die waren alle vom Sägewerk hier unten. Der ist ja vom Sägewerk. Die sind alle vom Sägewerk. Der hat Willi gemacht. Wunderbar. Die hat alle Willi gemacht. Der fotografiert. Ach, das war ja dem sei. Dem sei. Das ist Hobby. Alles, das ist alles der Gustav. Guck doch mal, ob du den kennst da. Den hier. Warte, muss ich so gucken. Das andere ist immer der Gustav. Den, das ist der Gustav. Aber der hat die Dampfmaschine. Das kann auch ein Fremder sein. Das muss kein Ansbacher sein. Ja, hat auch ein Kapp auf. Ja. Aber von den Störgler ist das keiner, glaube ich. Na. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ach, ist auch egal, das ist nicht aber so das, das kann sein, weil der sich auch der hat das auch noch mit dem Motorrad wohl. Ja, danach so. Das weiß ich jetzt nicht. Das ist alles der Gustav. Das ist alles der Gustav? Alles der Gustav, ja. Das Milch wird auch der Bigelow. Ja. Aber die waren wunderbar. Ja, die habe ich nochmal abfotografiert und habe die noch einmal vergrößert. Ja. Einer von den Störgler-Buben, von den Störgels Erich. Ja. Der Älteste, der ist so alt wie ich. Ja. Der ist jetzt 50 geworden. Der Herbert. Er ist 50 geworden und da hatte ich dem von dem Sägewerk Störgel die Bilder, was weißt du, vom Sägewerk kommt, das hatte ich dem vergrößert. Der hat sich gefreut, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja. Hier. Weil die haben fast überhaupt kein Bild von ihrem Sägewerk. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Hier, das ist der Heino. Der Heino und der Gustav. Ja. Der Heino, der hat auch immer so Mutzmaschinen. Ja, ja. Kleine Kerl. Na, das will der Gustav. Genau. Das ist ja alles, nur der Gustav. Alles der Gustav. Ja. So, warte mal, jetzt müssen wir hier mal gucken. Hier, wenn das so viel wird, Lina, sag Bescheid. Nein. Dann komme ich ja auch einmal. Was soll da so viel sein? Ah, nicht, dass sich das anstrengt. Ach, bist du da nicht? Das soll da noch nicht aus. Nein. No. Das ist das Haus. Das Haus. Aber da habt ihr schon, war das so, wie ihr es gekauft oder da habt ihr das alles machen lassen? Nein, das ist so, war das bei mir und das. War hier der Eingang noch, gell? Ja. Hier oben habt ihr gewohnt, gell? Ne? Hey, hier war da damals auch seitlich schon ein Eingang, hier neben auf der Seite. Ja, das der Gottewirtschaft. So. Aber wir haben noch hier vorne zugemacht. Den habt ihr zugemacht. Ja, na, nicht gut. Da war der Eingang noch hier. Und vorne der Eingang, aber ist das der Eingang? Das ist der Eingang, das ist der von vorne. Ja, der ist zugemacht. Ja. Das war uns immer gehasen. Der Ecke, das kommt noch hier der runde Tisch, das richtig, ist noch hier. Das war der Stammtisch. Ja. Also, das war so, wie ihr es gekauft habt, oder? So, wie ihr es gekauft habt. Ihr Löwenbräu hat auch den Nölle Heine damals. Ah, hat der euch beliefert, ja? Ja, hat ja. Hat er damals auch? Ja, der hat ja gut an. Der hat die Kegelbahn, hat er ja. Ich. Ja? Hm. Also, hat er euch zur Kegelbahn gerade damals, oder? Naja, also, der Willi, an für sich, der Willi hat Spaß dort. Ja. Der sagt, du kriegst mir da Kundschaften. Wir haben ja jeden umgesetzt. Das ist klar, ich. Willi, was mit, ehrlich, was mit du? Kerle. Das sind deshalb interessante Fotos, weil, mal gucken mal, da war die Bahnhofswirtschaft ganz allein auf weiter Flur. Und heute steht sie mitten drin. Der Uhren, hey, oben. Ja. Hey, er sei doch früher immer bei uns in Wilhelm gegangen und ihm geholfen. im, in der Wirtschaft, in dem die Landwirtschaft. Oder? Ja, wo hat denn der Wilhelm eigentlich das Haus? Wir hatten es, Emil hat das Haus übernommen. Und wo hat der Wilhelm, was hat der gemacht? Der hat dem Hamlet, der hat mir gesagt, der Christian ist. Der Wilhelm, die Emma, die Peibisch Emma. Die Peibisch Emma. Hat er geheiratet. Der hat doch das, was jetzt die Schneider alle gibt, hat er eigens an. Mhm. So wie es alle Schneider gibt. Ja, also der Anni misst man, glaubst du, man misst heute noch die Backe voll Haare. Wie kann man so einem Kerl, du, so einem Dachdieb, dann alles vermachen? Das verstehe ich nicht. Hätte ja Gregor Laden erschossen damals, dann hätte er Gott Werke getan. Und für sich ist auch die Hermann nicht so schuld. Die Hermann war so verzossen in den Schneider. Der Schneider hat ihm diesmal den Kopf gedreht, dass der Hermann nur gesagt hat, der Fritz, der kriegt mir alles. Mhm. Der hat alles gekriegt. Hey, bei mir ist der Hermann gekommen. Ja, der Schuss der Hermann damals, ja. Ist bei mir ist er gekommen, hier. Da haben wir noch drinnen gewohnt, haben wir drinnen schon gewohnt. Da wurde bei mir so Mittag gegessen, hey, da war seine Mutter schon nicht mit da. Oder wurde bei mir gegessen, als ich Wucht rein wollte, hey. Für nichts und wieder nichts. Ich habe den im Sonst gehalten, hey. Hat bei mir gebohrt, hey. Der hat doch gebohrt, hey. Mhm. Hey. Da war ja auch alles. Ja, und eben seine Frau, die, weil du sagst, mit dem Fritz. Fritz, ja. Ja. Ja. Ah, der Hermann, der hat immer geglaubt, weil der Rudi gestorben war, der Anni, der Bäcker. Ja. Die Anni, der hat ein bisschen Interesse an ihm, weil er sei viel durchgegangen. Nun, der hat immer geholfen, die gefährlich waren das auch uns sei. Die Louis und die Anni, ach der Udo. Ja, hat die nicht nachher den Hermann, und hat die da den nicht auch noch ein bisschen betreut oder was später? Nee, der ist ja nach Schmitten gezogen. Der Hermann ist ja aus dem Krankenhaus gekommen. Ja. Kommen so für der aus ihr gestorben. Ja, ja. Aber der hat auch in Schmitten gewohnt, gell? Nein. Der hat das. Oder hat er nur das Schuhgeschäft da in Schmitten gehabt? Der hat nur das Schuhgeschäft. Ach so. Der hat auf der anderen Seite das Eckhaus vom kleinen Packer. Ja. Das. Ja, stimmt. Und da hat er doch ein Testament gemacht, nur für die Anni und für den Fritz. Hat die damals den Fritz schon gehabt, ja? Ja, den Schneider. Ich war 22 Uhr mit dem verheiratet. Der Louis war auch viel da schon. Ja, der Louis war ja nur der Fritz, er hat es auch mit dem. Ja. Und ich hatte sie doch gewischt. Ja. War das wirklich wahr? Ja, hast du es nur erzählt? Aber nein, es war wahr. Ja. Das Morgen Anna hat immer gesagt, wir sind doch in einen Jugend gegangen, hat das immer gesagt, ich weiß nicht, das gibt mir so komisch, wie der Louis, der sei doch nur der Fritz, der sei nicht einmal da, oder? Mhm. Oder nur der Fritz. Sagt, ich werde mir Kinder so komisch wie das Anna durch. Glaub nur nicht, dass das. Die Anni meint es wie mit einmal. Die Louis hat gesagt, Anni kann es glauben. Das war das erste Mal. Aber es geht um ja nicht um. Na, aber es ist schon. Ja. Es wirft schon ein richtig Licht auf den Kerl. Ach, das ist ein Heiratsschwindel. Ja, das kannst du laut sagen. Guck mal, wer ist das? Das? Ist das der Willi? Nee. Na. Das ist ein Soldat, der war bei uns. Ach so. Das ist ein Soldat, der war bei uns. Ja. Der Willi war der Willi. Musste er in den Krieg? Der Willi war 8 Jahre fort. Doch, war 8 Jahre, ja. Der war ja so viele Jahre in Gefangenschaft. Der war ja in Amerika. Da hatten wir jahrelang Freundschaft mit den Leuten. Ja, und der war ja auch mal raus bei uns. Was ist das für eine Gesellschaft? Das Jahre. Ach, das war ein KDF. Ah, ja. Ach, das war ein Day-Day. Ach, der war so bei uns. Ja, machen. Hey, das. Ja. Ach, Kerl, was war das für Gesellschaft da? Weil der. Ach, Herr Jee, was haben wir da? Kannst du glauben. Weißt du, wer das ein Erbe ist? Das ist das Säckchen. Das, ich weiß nicht, wer das nicht geschrieben hat. Vor dem Willi, Zeitungswilli, die Schwester. Das hat er in der Taunusstraße gewohnt. Ja. Lade. Nein, leider nicht. Was für ein Zeitungswilli, Mann? Du meinst nicht, ob er den. Zeitungswilli? Nein. Den hat man auch so. Jäger, und er sich geschrieben. Ach so. Der Hund da oben, wo der Schmick wohnt. Ja. Da ja, der, auf dem Bach, ja. Da oben der Ecke, der wohnt. Das soll immer die Zeitung ausgehen. Das ist KDF. Das ist KDF. Ah, warte ja. mal, da stehen wir doch dabei, mindestens. Ja, das ist so klar, da kannst du schlecht einen erkennen. Ja, mir sei. Jetzt sei oben am Eck, steht der Gustav, dann stehe ich. Das Mädchen hat ein Kind auf dem Ohren, da steht auch mehr da drin, da steht so neben so ein Gruse. Dort vier steht auch nicht mehr im Kopf, ich weiß nicht, wer das ist. Aber guck mal, eine, oben auf der Eck, das ist der Gustav, da stehe ich. Dann, ach, da ist der Gustav, ja. Dann komm ich. Dann kommst du. Und du hast Mädchen. Da kommt einer mit dem Kopf an, dahinter steht das Mädchen mit dem. Das wird kind, auch einer von der Marke hier. Das wäre die Doris. Die Doris, oder die? Das ja, war ja. die Doris. Ja. Ja. Gut. Ach, so. Das war doch nett. Ah, das war der Kiefer. Der denkt mir ewig. Ich muss da mal gucken, was das für Gesellschaft ist. Ich muss schnell hin. Ja. Ob das interessant ist. Die Bangers Eugen kenne ich da drauf. Ach, hey, da ist ein Schauste. Ich verstehe ja so hoch rein drauf. Das war der Mango Eugen. Hey, hier steht das Lubisje. Was ist dort, die Rose? Und der Alfred, der guckt da hinten raus. Was das für Gesellschaft war? Das Gesangverein, die Liederzweig. Ach ja. Na, da waren da schon zusammen. Da war der, hey, sehe ich den Blonze Wilhelm, die Balse Marie und der Balse. Der Nerven. Balse war doch der Dirigent, ne? Ja. Hey, ist die Mutter Toni auf dem Eck, dort Nerven stehe ich. Warst du am Gesangverein? Nein, aber der Willi war da. Ach, der Willi war da. Ja, aber der hat die ganzen Bilder abgenommen. Aha. Ja, aber der hat ja fotografiert. Ach so, die sind alle vom Willi. Der ist alle vom Willi. Da ist der Mann Willi, der hat sein Kind auf dem Arm. Da reicht es Otto, da muss Alfred, da steht das Lubisi noch. Willst du das Lubisi mal sehen? Das war auch eine schöne Person. Warte mal, hey. Die da neben rausguckt, oder? Die da. Warte mal. Na, das. Steht der Mango Eugen, hey, das ist Louisier. Die, der hey. Ja, das ist Louisier. Das war ein schönes Mädchen. Mhm. Das ist ja auch nur krank geworden durch die Rosmarine, oder? Das ist ja kaputt gehauen. Der war das kaputt gehauen. Das Louisier ist die Nacht im 2:30. Ja, da wohnen auch in der Peigasse, alle. Wo wir hier nicht gewohnt, das wird ja gewiss, wo wir gewohnt haben. Ist das die Nacht im 2:30? Ich weiß nicht so genau. Komm her bei uns und hat geklopft, hat gerufen, Lina, Willi, schnell, schnell, macht mir auf, der macht mir noch, der hält mich tut. Ist das in der Strimp, hat nur Schlappe an, hat Innenrose an und ein Hemdchen. Unser Glad hat es auf dem Arm und ist so von dem Taunusstroß da runter und der hat Rosin hier nicht drin. Und er ist durch die Ecke gemacht. Da hat das schon den Alfred, gell? Und er hat es durch die Ecke gemacht und ist er Liebe gemacht durch die Backesgasse, hey, bei uns. Hat es ihr geführt. Und der ist da noch gelaufen und weiß, muss, weiß, wo der gewohnt hat. Ja, ja.